die tantrische Alchemie in den Orden des Mittelalters und in der SS. Nach Leisegang ist die Alchemie, die, wie wir gesehen haben, die Bedeutung von Schwarz hat, eine Synthese von ägyptischer Technik und mittelorientalischem Mystizismus, die in Alexandrien in Erscheinung tritt. Aber das alles kommt von weiter her. Die Symbologie vom Tode und von der Auferstehung findet auf die Metalle Anwendung, auf die Erde. Blei wird in Gold verwandelt, das Kupfer wird getötet, indem man es dunkler macht, und in Schwarzoxid verwandelt, in das Nigredo. Dann lässt man es wieder erstehen, indem man es mittels Quecksilber zu einer silbrigen Mischung formt, in das Albedo. Und von da geht es über zum Gelb und zum Rot, in das Rubedo. Schwarz, Weiß, Gelb, Rot. Wo ist das vierte, lieber Timaios? Die Farben und ihre Aufeinanderfolge waren für den alchemistischen Vorgang von grundlegender Bedeutung, sowohl in Bezug auf das Metall als auch auf die Aura des Alchemie-Magiers. Das bezog sich gleichermaßen auf die Gewänder der den alchemistischen Prozess der Eroberung des Heiligen Landes vollziehenden eingeweihten Ritterschaft. Das Kreuz der Templer war rot, auf weißer Tracht, das Rubedo, der letzte alchemistische Prozess, die Erzeugung des Rebis, des Baphomet. Die Ritter des Johanniterordens von Jerusalem, von woher der Malteserorden stammt, kleideten sich in Rot und ihr Kreuz war von weißer Farbe, Albedo. Der deutsche Ritterorden, der den preußischen Staat ins Leben rief, war weiß gekleidet und sein Kreuz war schwarz, Nigredo. Die SS trug schwarze Uniformen und ihr Hakenkreuz war schwarz auf rotem und weißem Untergrund. Der vollkommene alchemistische Prozess nach den Erfordernissen der Zeitbeschleunigung. Den drei templerischen Gelübden von Keuschheit, Armut und Gehorsam fügte der deutsche Ritterorden ein viertes bei, niemals vor dem Feinde zurückweichen, bis zum Tode zu kämpfen. Usque ad mortem und perinde ad cadaver. Die Strategie Hitlers und seiner SS wendet dieses vierte Gelübde auch an der Ostfront an. Die Astrologie und die Planeten werden in den Prozess einbezogen. Gold ist die Sonne, Silber ist der Mond, Eisen ist der Mars, Zinn der Jupiter. Die chinesischen Alchemisten entdecken ein neues Metall, das von den Arabern übernommen wird. Im Abendland wird es zum Stein der Weisen, zum Elixier des Lebens. Man erwartet bereits zu jener Zeit das Erscheinen eines neuen Planeten. Die geheimnisvolle Gestalt des Baphomet gibt uns Kenntnis davon, dass die Alchemie der Templer tantrische Magie war. Das trifft auch auf die hitlerische Einweihung zu. Aus den Bemerkungen über die besondere Einstellung Hitlers zur Frau in dem Buche »Hitler, die dunklen Jahre« von Ernst Hanfstengel, dem ehemaligen Auslandspressechef der NSDAP, lässt sich darauf schließen, wofür Hanfstengel jedoch jedes Verständnis abging. In der geheimen Sexualchemie handelt es sich um das körperliche Gold, das zu erzeugen, wieder zu erschaffen ist, über eine körperlich-seelisch-geistige Transformation des Eingeweihten. Es ist der Schwefel, das essentiell Männliche, das sich bei der Berührung mit dem Quecksilber, dem essentiell Weiblichen, zu behaupten hat, um Rebis, den Androgyn oder den gekrönten König Baphomet ins Leben zu rufen. Im ersten Teil des Werkes oder Opus wird die Auflösung mittels des weiblichen Prinzips des Lösewassers hervorgerufen. Der gewöhnliche Schwefel, unser König, stirbt, oder auch das niedere Selbst, das rein physische, rationelle Ich. Es ist dies das dunkle Werk Opera Obscura oder Nigredo. Nach der Krisis, wenn sich der Schwefel mit dem göttlichen Wasser vereinigt, entdeckt man die Öffnung, die Astralröhre, die verborgene Pforte und der ekstatische Zustand, der Polare, wird offenbar. Die Taube Dianas wird geboren und es erfolgt das weiße Werk Opera Blanca oder Albedo, der als positiver Aspekt der Frau, des Quecksilbers oder der Herrschaft des Mondes anzusehen ist. Der König steht jetzt wieder auf, erwacht, ist entrückt. Dasselbe Wasser, das den Tod bringt, ist lebensspendend. Die Frau lässt den Mann neu aufleben, sie inspiriert, befruchtet ihn. Der König ist vom Androgyn, dem Rebis, entbunden. Um jedoch das Werk, das Opus, fortführen zu können, ist es erforderlich, den Stahl der Weisen, den Degen der Einweihung, die Lanze von Longinus, den unbrennbaren Schwefel zu besitzen. Das heißt, ein unveränderliches Prinzip, das nicht entflammt werden kann, das über die Zustandsveränderung hinweg unverändert bewahrt und, wenn der Augenblick gekommen ist, den Keim zu einem neuen Opus Alchimicum legt. Der bewahrte, nicht im Samenguss verlorene Same. Das bezieht sich auf den dritten Teil des Opus Alchimicum, auf das rote Opus oder den Rubedo, in dem der Zustand der ekstatischen Öffnung überschritten wird. Der Schwefel und das Feuer sind erneut wirksam, das Männliche lebt wieder auf und es erhebt sich über den Stoff, der es auflösen wollte, über das weibliche Quecksilber. Es erlegt dem Weiblichen seine Herrschaft auf, nimmt es in sich auf und überträgt seine Natur auf sie. Das ist nun der Zeitpunkt der Vereinigung des Königs und der Königin, die nackt gebadet hatten. Man nennt dies den Inzest, auch Mysterium Conjunctionis. Es ist der Hyperosgamos, aus dieser Verbindung entsteht Rebis, der gekrönte Androgyn. Der König bringt ihn zur Welt, Sonne und Mond, allmächtig, unsterblich. Es ist der Menschensohn, das Ende des Opus Alchimicum, der sogenannten königlichen Kunst. Es hat trotz der sexuellen Symbole den Anschein, als ob die Meister vor der Zeit des Kali Yuga den physischen Coitus beim Prozess des Opus Transformationis, der mit der Erzeugung oder der Menschwerdung des gekrönten Androgynen nicht ausübten. Um das weibliche Prinzip wieder einzusetzen, indem sie ihre Diana entkleideten, gingen sie nicht den Weg des aktiven Sexus, den man auch den feuchten Weg nennt, weil die Frau weint und weinen lässt, wie es in meinem Buche El Ella, das Buch der magischen Liebe, gesagt wird. Sie liebten die Frau nicht körperlich. Auch für die Alchemisten des Mittelalters war die Soror Mystica, die sich stets beim Alchemisten und bei seinem Athanor befand, eine symbolische, geistige Gefährtin, die während des ganzen Prozesses der Transformation mit ihrer psychischen Energie, ihrer unerlässlichen weiblichen Ausstrahlung Beistand leistete, sozusagen ein Tantra der rechten Hand. Der Prozess der katharischen Liebe, der platonischen Liebe des Troubadours, der Fedeli d'Amour, Dantes, der Minnesänger und der Templer des Grals.